4. Good evening, ladies and gentlemen. Jetzt aber die kleine Panne gerade. Bitten wir zu entschuldigen. Ich möchte hier loslegen mit meiner Sendung heute. Die heißt Panda. Yeah. Ladies and Gentlemen, erlaubt mir an dieser Stelle einen ganz kurzen Hinweis. Wir sind hier zwar nicht in Houston, sondern im 1Live-Sektor. Trotzdem hatten wir vor wenigen Minuten ein kleines technisches Problem. Jürgen Domian stand bereit am Mikrofon, um auf das heute pünktlich um 1 Uhr beginnende 1Live-Talkradio hinzuweisen. Aber irgendwie hat das Mikrofon wohl seinen Dienst versagt, sodass ich hier vielleicht ganz kurz anmerken darf. Die Telefone sind natürlich geöffnet. Heute beim geschätzten Kollegen Jürgen Domian eine offene Themennacht. Panda. Den ganzen abgelaufenen Tag wünschte ich mir heute, ich wäre ein Panda. Der große Panda-Bär. Da war diese Hitze. Nur zu gerne hätte ich mich in kühlen Bergregionen oberhalb von, sagen wir, 1500 Metern in eine dunkle Höhle gelegt. Oder einfach sitzenderweise an einem Baumstamm dort oben gelehnt, um dort dann Bambus genüsslich zu kauen und natürlich auch zu verzehren. Oder sagen wir, nicht Bambus, sondern vielleicht doch besser Pfannkuchen und Currywurst. Immer im Wechsel. Dann mal wieder schlafen, etwas essen und wieder schlafen. So wie ein Panda halt. Zu allem Überfluss schrieb mir auch gleich mehrfach jemand, der sich seit Erscheinen des neuen Gold Panda Albums einen durch und durch Panda-orientierten Mail-Account zugelegt hat. Panda-Gold@ und so weiter nämlich. Mal wieder besuchen, schrieb ich zurück und kündigte an, ich käme vermutlich mit Bahn und Bus. Gebeutelt von der Hitze freilich, verschrieb ich mich, Bahn und Bus verschmolz zu Bambus, der bevorzugten Nahrung des Panda-Bären also. Das kann ja eine armselige Geschichte werden heute, dachte ich. Alles Panda. Wer will das schon wissen? Kurzzeitig spielte ich damit dem Gedanken, die neue Single des Mannes mit der Panda-Maske zu spielen. Crow. So kannst du die Popularität dieser Geisterstunde hier womöglich ansatzweise steigern, feuerte ich mich an, aber nur kurz. Es war einfach viel zu heiß und der fragliche Song gefiel mir auch nicht so ausnehmend gut. Also kein Crow, keine Maske, sondern stattdessen ein Spiel mit offener Karte. Einer wohlgemerkt. Und die heißt Panda. Ich setze alles auf eine Karte. Alles auf Panda. Ein schlichter Titel. Dabei habe ich den Panda-Bären ebenso im Auge wie natürlich den britischen Produzenten elektronischer Musik namens Gold Panda. Dessen neues Album Half of Where You Live, sein zweites nach Lucky Shiner aus 2010, mir den Blick auf andere Dinge derzeit weitgehend verstellt. Alles Panda irgendwie. Gold Panda. 33 Jahre ist er alt. Sein Wikipedia-Eintrag ist so winzig, dass dort sogar mit dem exakten Geburtsdatum hinter dem Berg gehalten wird. Und ebenso, eigentlich ja sehr wohl üblich, mit dem bürgerlichen Namen. Deshalb Derwin Powers. So heißt der Mann, der in London geboren wurde, aktuell in Berlin lebt und, wenn man so will, eine Art zweites Standbein in Japan hat. Er mag dieses Land, hat es etliche Male bereist und sich bisweilen dort auch länger aufgehalten, manchmal bis zu einem Jahr. Von seiner Musik kann er leben, der goldene Panda, nachdem er sich jahrelang mit Jobs herumgeschlagen hat, die nicht jeder in der eigenen Biografie unbedingt willkommen heißt. Eine Tätigkeit in einem Sexshop etwa fällt auch darunter. Dazu Botentätigkeiten, Aushilfsjobs in Plattenläden und so weiter. Aber das ist passé. Schon das erste Panda-Album Lucky Shiner wurde als wortwörtlich hellstrahlende Fusion aus allen nur erdenklichen Stilen gefeiert. Dubstep, Hip-Hop, House, Techno, Ambient. Sein neues Album sieht Derwin Powers selber inspiriert, insbesondere durch Reisen nach Asien und nach Südamerika. Die Fahrt etwa vom Flughafen in Sao Paulo in Brasilien zur Stadt zeichnet er nach im Titel Brasil. Er ist aufgeregt, übermannt regelrecht von all den Eindrücken und so lässt er im Track selber immer wieder diesen einen Ausruf erklingen. Brasil. Das soll einerseits diese Fahrt beschreiben, dann aber auch das Ganze letztlich erhöhen, sagt er. Panda. Die Musikwelt strotzt regelrecht vor Künstlern, die sich mit dem Namen dieses bezaubernden Bären schmücken, der mit seiner trägen Gemütlichkeit und dem gutmütigen Blick vor allem dies verströmt. Friedfertigkeit. Und die ist ja in der Tat gegeben. Das Tier ernährt sich weitgehend, wenn auch nicht nur, von Bambus. Pflanzlich also. Übergriffe auf die Spezies Mensch sind so gut wie keine bekannt. Lediglich einmal hat ein Panda-Bär im Zoo von Hongkong wohl einen der im Gehege anwesenden Tierpfleger offensichtlich umgestoßen und ins Bein gebissen, um dann womöglich selber zutiefst erschrocken über das Angerichtete umgehend in seine Höhle zu fliehen. Sein Name An An, zu Deutsch Frieden. Von Gold Panda ist bekannt, dass er sich zunächst wohl hatte Pink Worm nennen wollen. Rosafarbener Wurm also. Seine Freundin redete ihm das aus und empfahl die Addition zweier Begriffe, die er mag. So entstand Gold Panda. Und im Zuge dessen eine flackernde Metropolenmusik mit immer neuen Klangkulissen, Stationen, Passagen, Abschnitten. Darin verdrehte, oft staccatohafte Beats, eine Fülle recht exotischer, perkussiver Rhythmen und zumeist schmeichlerische Synthesizer-Schwelle und Harmonien. Eine auch sehr melodiebehaftete Musik, von der zunehmend viele Leute sagen, sie mache sie glücklich. Selbst dort, wo Gold Panda Motive und persönliche Bilder nachzeichnet, die sich einer Form von Verfall näher wähnen als eben purem Glück. In Osaka hat Goldpanda die Kehrseite des viel und oft beschworenen Booms gesehen. Armut, Depression, Hunger. Und er selber fühlt die Krise auch im Großen aufziehen. Scary, zum Fürchten, sagt er. Oder besser, so wird er zitiert. Klassische Interviews mit ihm nämlich sind rar gesät. Wie, sagen wir, die Panda-Bären selbst. SOS Bobby started to learn more jewels of life. He became more the wiser. And the vision was being manifested from within. For a new embryo had been born through the cipher. Bringing forth into existence the ruler zigzags in the law. And he started to spit shit like this. Yo, happy new year. Throw on your boo wear, meet you here. You crab deviling bastards, y'all can't push through here. The ice melter, you best adopt to your shelter. This assignment is called Alpha Phi Sigma Phi Delta. Digitech, 36 tech, eject pellet. Rip through rap cadet, no one left to tell it. Thunder hook, both the Justin and Brooks. Scotch whiskey, in the middle of patty. With four Glocks with me, here pour trigger, nigga. 16-shot dart spitter, chart splitters, who walk through the hood, heart bitter. for industrialized rap capitalists. Trying to snatch a crack of this. Cause a bitch, please don't make me flip, flip, flip, flip. And bones get sparked. My wind is strong as Joan of Arc. Why y'all dog just bark, bark, bark? We spread this attitude to every point of latitude, every street crevice, every corner, every avenue. I might be on the Eiffel with a 30-30 scope rifle, ready to snipe you and wipe you from the face of the earth. You can taste the diverse, the blood thirst. I start to bring the great flood first, first, first. So as his mind start to grow, he start expressing himself through his hip-hop culture, changing his thoughts, standing on his truth to swear, building to better himself and those around him. And he start talking like this. Hungry men have no respect for law or authority or human life. A man's bread and butter is only insured if he works for it. Leadership means everything. Pain, blood, and death. What night is today? Man is to woman, and woman is to man. Fear is a state of nervousness, only fit for children, not men. All men are created equal, so to fear man is to offend God. Fear is to lose control of one's nerves, and you become like a helpless deer or a featherless bird. We stand at the true and living, living true. And these jewels, thoughts from great wise men like Marcus Garvey, start to build up inside Bobby's head in a letter to knowledge of himself. Wir haben eben den Wu-Tang Clan in seiner Rolle als Killer Bees gehört. Davor Dean Blunt, davor Chrome Star. Und erlaubt ganz kurz, dass ich auch etwas zu dieser wunderbaren Musik sage, die sich auf einer 45 Minuten langen CD als rein instrumentale Musik entfaltet. Vor grob geschätzt 12 Jahren hat ein Mitglied der amerikanischen Experimentalband Matmos mir in Recklinghausen diese CD mal zugesteckt und ich konnte die nie vergessen aufgrund ihrer Schönheit, habe die heute mal wieder rausgezogen und bei der Gelegenheit natürlich auch gecheckt, ob es dieses Nebenprojekt von Matmos, das nämlich ist es, noch gibt, Dix Lessig Combo. So nennt sich diese Formation. Und tatsächlich 12 Jahre circa nach unserem damaligen Treffen hat vor wenigen Tagen, Anfang Juni nämlich, Matmos mit Dix Lessig Combo in London gespielt. Das nur mal nebenbei, Panda. Der Panda-Bär, korrekt muss es ja heißen, der große Panda-Bär. Er ist in den Bergregionen Zentral- und Südchinas zu Hause. Auch in Birma und Vietnam gibt es Vorkommen. Die Gesamtzahl an Exemplaren weltweit dürfte 2000 freilich kaum überschreiten. Das Tier ist gerne, nun ja, sagen wir es ruhig, faul. Sitzt gemütlich herum und frisst Bambus, der nicht sonderlich nährstoffreich ist. Rund 15 Kilogramm davon täglich sollten es daher schon sein. Auch Sex findet insbesondere ein männlicher Panda-Bär eher öde und langweilig. Er frisst lieber. Was einige Zeitgenossen bereits bewogen hat, hier Parallelen zur Gattung Mensch, insbesondere unserer Breitengrade und dessen ungezügelter Lust an Kochsendungen zu ziehen. Panda-Bären in Zoos vermehren sich so gut wie gar nicht. Auch Versuche, sie auszuwildern, scheiterten trotz minutiöser wissenschaftlicher Vorbereitung und Begleitung. Dem besorgniserregenden Bestand des Tieres leistet freilich auch der Mensch Vorschub. Klar, die Lebensräume des Pandas sind vielerorts kleinteiliger geworden. Das sorgt naturgemäß für Stress und nicht zuletzt auch Nahrungsmangel, was im Übrigen auch für einen Verwandten gilt, den roten Panda. Herrgott, ist der hübsch. 6000 rote Pandas laufen geschätzt noch frei herum. Genetisch sind sie, wie ich las, eher zwischen Marder, Stinktier und Waschbär einzuordnen. Hunger. Ich erwähnte den Begriff eben und möchte hier einen Break machen. Kein Song derzeit nämlich bringt die dem Hunger innewohnende Rastlosigkeit und Nervosität besser auf den Punkt als ein Lied der US-Band Parquet Courts. Stoned and Starving, so heißt dieser Song. Bekifft und hungrig also. I was walking through. Panda. Neben dem Kranich und dem Drachen steht auch der große Panda-Bär im Rang eines chinesischen Nationalsymbols. Man sagt ihm nach, er könne Traum und Wirklichkeit miteinander verbinden, Träume mithin also zum Leben erwecken. Im Zeichen des Panda. So nannte der chinesische Nationalzirkus noch vor nicht langer Zeit sein Programm, mit dem er durch die Welt tourte. Zahlreiche Artisten bebilderten mit turnerischen Höchstleistungen und atemberaubender Artistik die Geschichte eines kleinen Mädchens, das von einer Panda-Bärin großgezogen wird, diese dann verlässt, um später nach ihr zu suchen, weil es zu ihr zurückkehren möchte. Freilich, die Panda-Bärin ist durch Menschenhand ums Leben gekommen, hinterlässt jedoch ein Junges, das nun wiederum von dem Mädchen großgezogen wird. Rührend, wie alles, was um den großen Panda-Bären kreist. Von dem es übrigens in Deutschland aktuell nicht ein Exemplar gibt. Man muss schon eine Maske tragen, um zumindest halbwegs als Panda wahrgenommen zu werden. Die echten Pandas sind längst im Himmel angekommen. Wo sonst könnte man sie schon vermuten? Bestenfalls im niedersächsischen Osnabrück. Eine bessere Panda-Musik, als sie das dort beheimatete Duo St. Otten auf dem jetzt kommenden Album mit dem Titel Messias-Maschine vorlegt, ist schlicht nicht vorstellbar. Das mag auch, aber ganz sicher nicht nur an der höchst erstaunlichen Liste an Gästen liegen, die hier ihre Spuren hinterlassen hat. Der ehemalige Can-Drummer Jacky Liebezeit etwa oder Harald Großkopf, seines Zeichens ebenfalls Ex-Drummer zahlreicher Kraut- und Deutschrock-Formationen. Oder aber der Synthie-Wizard Ulrich Schnaus und sein Beitrag in einem Titel, der eben bereits namentlich anklang. Im Himmel angekommen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio.